Zum 53. Jahrestag des Arbeitsbeginns vom Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas brachten die ausländischen Zeitungen und Internet-Homepages am 6. und 8. Juni Sonderbeiträge und Artikel. Die Zeitung der Demokratischen Republik Kongo, Rabunif, brachte mit dem Foto von Kim Jong-il auf einer ganzen Seite einen Beitrag mit dem Titel »Die Partei der Arbeit Koreas und großer Führer Kim Jong-il«. Die indische Zeitung Indian and World Event würdigte in ihrem Artikel die Verdienste von Kim Jong-il, der die Partei der Arbeit Koreas in eine unbesiegbare Partei, die in den Massen tief verwurzelt ist, und in eine mütterliche Partei verwandelt, die sich für das Schicksal des Volkes verantwortet und dafür sorgt. Auch die spanische Zuchtideologie-Studiengruppe Madrid stellte ins Internet einen Beitrag zur Würdigung der Führungsverdienste von Kim Jong-il um den Parteiaufbau.